Wir alle blicken vermutlich auf frühe Erlebnisse und Begegnungen zurück, die unseren Lebensweg geprägt haben. Die folgende Stunde, die dem Komponisten Clarence Barlow gewidmet ist, möchte ich ausnahmsweise mit einer eigenen Erinnerung an ein Jugenderlebnis einleiten, das mein Interesse an der elektronischen Musik und interaktiven Medienkunst nachhaltig geweckt hat. ...1986. Der Computer hatte in meinem Leben noch nicht Einzug gehalten, besuchte ich ein Festival in Düsseldorf, das der Computermusik gewidmet war. Kurz zuvor hatte ich im Radio Conlan & Caro's Studies for Player Pianos kennengelernt. In Düsseldorf standen seine Werke in von Clarence Barlow eingerichteten Versionen für MIDI-Klavier auf dem Programm. Damals in Europa die ersten und einzigen in Konzerten spielbaren Fassungen seiner Stücke. Auf dem kleinen Festival entpuppten sich jedoch die weiteren Programmpunkte als das eigentliche Schlüsselerlebnis. Der Niederländer Michael Weißfisch steuerte in einer Performance eine Batterie von DX7 Synthesizer-Modulen mit Datenhandschuhen. Und Clarence Barlow ließ in seiner sechsten hier zu hörenden Version der Verhältnisse für Melodieinstrumente eine improvisierende, von ihm programmierte Software mit einem Schlagzeuger, Gitarristen und Klarinettisten antreten. Die sechste Version der Verhältnisse für Melodieinstrumente ist mir bis heute als ein musikalisches und auch technologisches Erlebnis der besonderen Art im Gedächtnis. Der Computer und die Bassklarinette in besagtem Konzert und in der hier zu hörenden Aufnahme von Michael Riesler gespielt, improvisieren auf der Basis von 8 Modi, die aus 2 hexatonischen Skalen abgeleitet wurden und jeweils in 8 unterschiedlichen rhythmischen Modellen gespielt werden können. Die daraus resultierenden 64 verschiedenen Konstellationen werden durch eine Bordun-Quinte, die zu Beginn des Stückes zu hören ist, und von dem stoischen und gleichzeitig hochvirtuosen Schlagzeugspiel des ehemaligen Ken-Schlagzeugers Jackie Liebezeit grundiert. Clarence Barlow kam 1945 im westbengalischen Kalkutta als Sohn einer Familie mit portugiesischen und englischen Wurzeln zur Welt. Die Nummer 6 der Verhältnisse klingt zwar nicht wie indische Musik, aber in dem Stück werden mit seiner auf einen Bordun bezogenen Modalität und einer zyklisch angelegten Rhythmusstruktur Einflüsse der indischen Musik verarbeitet. Eine Musikkultur, die Barlow überraschenderweise erst als junger Mann kennenlernte. Also in Kalkutta bin ich aufgewachsen als Fremder. Daher sage ich nie, dass ich aus Kalkutta komme. Ich kam aus Kalkutta, bin da aufgewachsen unter freundlichen Indern, die haben uns respektiert, obwohl wir deren Sprache nicht sprachen. Ich bin da geboren und habe Bengalisch nie gelernt, also sehr bruchstückhaft. Hindi auch, kaum. Aber Englisch, das war unsere Sprache. Die Kultur, die ich dann genoss, war natürlich die Englischsprache und dazu gehörte auch Musik von Beethoven, Mozart, obwohl sie keine Engländer waren. Mit 13 fing ich an, in klassischen Stilen zu komponieren, Haydn, Mozart. Später, mit 17, war es Rachmaninow. Und dann irgendwann mit 19 betrat ich das 20. Jahrhundert. Als ich ungefähr 19 Jahre alt war, kam ein amerikanischer Professor aus New York und wurde Professor an der Kalkutta Musikschule, wo ich Theorielehrer war. und fragte mich über indische Musik aus. Und ich sagte, ich kenne sie leider nicht. Er war so schockiert, er kaufte Karten für ein Konzert mit Ravi Shankar. Dieser selbe Professor, sein Name ist John Cooper, er gründete die indische Musikabteilung der Kalkutta Musikschule. Er hat dann Imrat Khan, den berühmten Sitar-Spieler, eingeladen, Unterricht zu geben. Und wir als Lehrkräfte durften kostenlos Unterricht haben von jedem Lehrer, den wir wollten. Und so haben wir uns ihm angeschlossen und Sitar gelernt. Einmal wurde er nach Kabul eingeladen, um eine Reihe von Konzerten zu geben. Und fragte mich, ob ich mit ihm dahin gehen könnte, um sein Begleitinstrument Tampura zu spielen. Das war für mich eine Qual, auf dem Boden zu sitzen und diese Tampura zu spielen. Und alle von der indischen Botschaft haben sich kaputt gelacht, weil ich so unbequem da saß. Trotzdem, durch ihn, durch diese Konzerte in Kabul, habe ich eine große Liebe zur indischen Musik entwickelt. Die Jugendwerke Barlos waren ganz an der europäischen Musik des 20. Jahrhunderts orientiert. Etwa das zwölftönig komponierte Trio für Mandoline, Violine und Klavier aus dem Jahr 1966. Der erste Satz des Trios bedient sich Boris Blachers System variabler Metren und ist wie Blachers Musik überhaupt durch Eleganz und Leichtigkeit geprägt. Das Stück wurde übrigens erst im Juli 2016 in Köln auf einem Konzert zum 70. Geburtstag von Barlow vom Ensemble Modelo 62 uraufgeführt. Es soll demnächst auch auf CD erscheinen. Hier aber folgt in Ermangelung einer greifbaren Aufnahme der Ausschnitt einer synthetisch produzierten MIDI-Version des Stückes. Thank you. Barlows frühe Kompositionen fanden bei dem Komponist und Scherchenschüler Hans-Joachim Köhlreuther Beachtung, der zwar den größten Teil seines Lebens in Brasilien wirkte, aber in den Jahren zwischen 1964 und 1969 das Goethe-Institut in Neu-Delhi leitete. Köhlreuther empfahl dem jungen Komponisten, seine Studien in Köln fortzuführen, wo Barlow ab 1968 bei Bernd Alois Zimmermann studierte. Köln ist Mitte der 60er Jahre eine Metropole der neuen Musik, in der Karlheinz Stockhausen und Bernd Alois Zimmermann lehren und wirken. Barlow studiert von 1968 bis 1973 in Köln, sowohl bei Zimmermann als auch bei Stockhausen. In den Jahren 71-72 zudem am Utrechter Institut für Sonologie, dessen künstlerischer Leiter er von 1990 bis 94 sein wird. Durch das elektronische Studio des WDR ist Köln Anfang der 70er Jahre auch ein Zentrum der elektronischen Musik. Und dank des von Herbert Eimert an der Musikhochschule eingerichteten Studios steht die elektronische Musik seit 1965 dort auch auf dem Lehrplan der Musikhochschule. Mit Sinophonie 1 realisiert Barlow 1969-70 seine erste elektronische Komposition am Studio der Hochschule. Thank you. In Köln lässt Barlow sein eklektizistisches Komponieren der Jugendzeit hinter sich und schließt an die aktuelle Musik der Zeit an. Der anfänglich rigide Serialismus der frühen Nachkriegszeit hatte sich zu jener Zeit längst in unterschiedliche Spielarten und Personalstile ausdifferenziert. In ein entsubjektiviertes Komponieren durch Zufallsoperationen bei Cage, hin zu einer Inkorporation historischer Musikstile bei Pousseur, in eine algorithmische und statistische Musik, die sich der Computerkalkulation bedient, wie bei Gottfried Michael König und Yannis Xenakis. 1970, zu einer Zeit, in der der Personal Computer noch nicht zur Verfügung steht, beginnt auch Clarence Barlow damit, erste Werke durch den Rechner zu kalkulieren. Ich weiß noch, dass ich ein Stück komponieren wollte. Das war der fünfte Satz des Stückes Czelpowicz. Und ich stellte mir eine Melodie vor in den drei Instrumenten Cello, Posaune, Vibraphon und wusste nicht, wie ich das komponieren sollte. Ich konnte es mir gut vorstellen, die Musik, aber sie entglitt mir jedes Mal, wo ich versuchte, die festzuhalten auf Papier. Ich stellte mir vor, dass das Cello mit einem tiefen C anfängt, das sich immer wiederholt. Und dann irgendwann schleicht sich ein Des da hinein und dann wieder weitere Cs und dann noch ein Des und dann ein D, sodass langsam, und jetzt kann man das formal sagen, die Obergrenze des Umfangs wie eine Sinusperiode erstmal gerade, dann immer stärker steigend und dann oben am obersten Rand des Umfangs wieder horizontal wird. Das wusste ich. Ich wusste, dass der tiefste Ton eine Gerade sein würde, das war das tiefe C, und dass der häufigste Ton eine Parabel sein würde zwischen der Sinuskurve und der geraden Linie. Diese drei Kurven habe ich programmiert mit Wahrscheinlichkeitswerten und errechnet dann die ganzen Noten, 500 Noten für die Cello-Stimme. Dann meine ich 350 für Posaune und etwa 100 für Vibraphon. Und dafür habe ich mathematische Formeln entwickelt. Und obwohl ich Mathematik studiert hatte und abgeschlossen hatte im Jahr 65, dauerte 5 Jahre dann, bis ich Mathematik eingesetzt habe in meine Musik. Und in einer Woche habe ich mein Ergebnis gehabt. Und das hat mich dann dazu ermuntert, weiter zu programmieren. Das nächste Projekt war Textmusik. Die Arbeit an Czelpowicz zeigte, dass auch einfache Konzepte komplexe Lösungsansätze erfordern können. Für eine Reihe von Barlows Werken sind die zugrunde liegenden Konzepte erst einmal als Verbalpartitur vorformuliert. Etwa bei seinen ab 1971 komponierten Textmusiken. Man stelle sich vor, die Buchstaben und Silben, Worte oder ganze Sätze eines beliebigen Textes nach einem vorab festgelegten System auf die Tastatur eines Klaviers zu übertragen. Aus Texten ließen sich so Musikstücke generieren. Die Idee war, eine Musik zu komponieren, ohne irgendwelche musikalische Begriffe einzusetzen. Das heißt, ich nehme ein Klavier, gut, das ist schon ein musikalischer Begriff, aber ich schaue sie an als eine Reihe von Tasten weiß und schwarz. Und wenn ich sie drücke, kriege ich einen Ton. So nehme ich einen Text, klebe im Geiste die Buchstaben des Textes an die Tasten und dann fange an, den Text zu spielen. Und ich kann einzelne Buchstaben spielen oder Silben oder Phrasen oder Worte oder ganze Sätze nach gewissen Regeln. Und ich kann die spielen auf den weißen Tasten, auf den schwarzen Tasten oder auf den gemischten Tasten. Als Musiker weiß ich, ich kenne Begriffe dafür, diatonisch, pentatonisch und chromatisch. Aber ich tue so, als würde ich es gar nicht kennen und spreche nur von weiß, schwarz und gemischt. Und dann kann ich das Pedal drücken oder nicht drücken. Und ich kann die Töne lang oder kurz machen, das sind allerwelts Begriffe, nicht musikalisch. Ich kann laut spielen oder leise, lang oder kurz. All diese Begriffe sind eingebaut. Und die allererste Version habe ich schon mit einem Computerprogramm gemacht. Das Regelwerk für die Textmusiken ist eine Handlungsanweisung aus wohldefinierten Einzelschritten. Also ein Algorithmus, der formalisiert werden kann. TXMS für Textmusik, so der Name eines Programms, das Barlow 1971 für die Erstellung seiner Textmusiken programmierte, um die Zuordnungen der Texteinheiten aus Buchstaben, Silben, Worten und Sätzen, den schwarzen und weißen Tasten, Dynamik, Dauer und dem Pedal des Klaviers zuzuordnen. Die hier zu hörende Textmusik Version 8 für die Pianistin Deborah Richards ist eine von mehreren Versionen, denn die Software kann das Konzept selbstverständlich mit unterschiedlichen Textvorlagen und mit modifizierten Spielregeln errechnen. Die Textmusiken sind ihrem Ursprung nach Sonifikationen, musikfremde Objekte, die durch den Computer in musikalische Struktur verwandelt werden. Die computergestützte Interpretation und Umwidmung solcher Daten mit Hilfe der Stochastik und Mathematik ist Erbe und dank Cage und Xenakis gleichzeitig Überwindung oder Ausweitung des seriellen Denkens. Eine Konstante auf dem Weg von der seriellen zur postseriellen Musik bleibt jedoch die geradezu doktrinäre Vermeidung der Harmonie. Als Karlheinz Stockhausen in einem Kompositionskurs seinen Studenten die Bearbeitung seiner 13-tönigen Formel aus Mantra zur Aufgabe gibt, provoziert Barlow 1973 mit »Fantasia quasi una sonata« con Mantra di Stockhausen mit einer Bearbeitung, die auf alle klassischen und spätromantischen Raffinessen des Klavierspiels zurückgreift. Thank you. 1973 habe ich gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war mit der neuen Musik. Ich hatte das Gefühl, dass sie langsam anfing, nicht mehr radikal oder revolutionär zu sein, sondern dass es nur darum ging, Aufträge zu bekommen, damit man ein bisschen mehr Geld kriegen könnte. Auch in Stockhausen habe ich das gemerkt. Seine Stücke der 60er Jahre fand ich absolut radikal, absolut revolutionär, um das Wort nochmal zu verwenden. Aber mit Mantra merkte ich eine Art angenehme, zugängliche werden in seiner Musik und ich war nicht so sicher, ob ich das mochte. Mantra, Trans und Inori mochte ich noch, aber die Stücke, die danach kamen, konnte ich gar nicht mehr haben. Und so habe ich 1973 Mantra zu einem Thema gemacht, zu zeigen, wie der Konservatismus über das Progressive siegt. Und meine frühe Musik, die ich mit 13, 14 Jahren schrieb, nahm ich das Sinnbild des Konservativen und Mantra als das scheinbar Progressiven, aber was sich entlarvt hinterher ist überhaupt nicht progressiv. Das ist ein allegorisches Stück. Als ich Fantasie quasi und Sonate komponierte, hat man mir gesagt, weil ich die Formel vom Mantra abdrucken wollte in der Partitur, dass ich ihn fragen müsste um Erlaubnis. So habe ich ihm die Partitur geschickt und er hat überall reingeschrieben, das Stück sollte auch heißen Variationen über ein Thema von Stockhausen und wenn schon, denn schon und laute Sachen in roter Farbe, mit rotem Stift. Und etwa 25 Jahre später hat eine Pianistin in Köln das Stück auf CD aufgenommen und sie schickte ihm die CD. Und als er das Stück zum ersten Mal hörte, obwohl er die Partitur Jahre zuvor gesehen hatte, mit all den Kreuzzeichen, weil es in tonaler Musik war, erst 25 Jahre später schrieb er der GEMA und sagte der, dass das kein Werk von mir wäre, sondern eine unerlaubte Bearbeitung von seiner Musik. Seitdem gelte ich als Arrangeur und er als Komponist des Stücks. Ist nun Barlos Fantasia ein musikalischer Scherz, eine Provokation, eine vorsätzliche Regression? Das Stück provoziert durch seine Zweifelhaftigkeit und es wirft die Frage auf, wie die Harmonie als wichtiges musikalisches Phänomen inkorporiert werden könnte, ohne als Konservatismus gegeißelt zu werden. Mitte der 70er Jahre stellte Barlow diese Frage auf ein systematisches Fundament. Er quantifizierte die Harmonizität von 37 Intervallen innerhalb der Oktave, indem er für die als Brüche ganzer Zahlen darstellbaren Intervalle numerische Verträglichkeits- bzw. Unverträglichkeitswerte errechnete. Die so mathematisch quantifizierte Harmonizität ermöglicht ihm nun, mit Hilfe des Computers Tonfelder zu errechnen, die sich gleitend zwischen verschiedenen Graden der Tonalität bewegen können. Aus diesen Studien gingen die verschiedenen Versionen der Verhältnisse für Melodieinstrumente und zwischen 1975 und 1979 die Komposition »Cholo Ottobus Ischlet Mäsi« hervor. Das mit Vierteltönen angereicherte Klavierstück wurde 1982 in zwei Versionen auf Schallplatte veröffentlicht. Einer ausgedünnten, von Herbert Henk gespielten Klavierfassung fügte Barlow auf der zweiten Seite der Platte eine von vier digitalen Synthesizern realisierte Vollversion des Stückes hinzu. Die Stimmung ist auf jeden Fall temperiert und die rührt von dem Einfluss der türkischen Musik her. Ich saß in einem Bus in der Türkei und hörte andauernd türkische Popmusik. Und die Stimmung da hat mich so fasziniert. Die benutzen Vierteltöne in der arabischen, persischen, türkischen Welt. Und ich dachte, wie wäre es, wenn ich ein Klavierstück komponieren würde, das so umgestimmt werden würde. Ich würde nicht Wischnegradzki und Carillo nehmen, alle Töne einer viel mikrotonaleren Stimmung, weil das dann zu einem Brei führt und alles klingt schief. Wenn man eine Stimmung nimmt, wo nur wenige Töne umgestimmt sind, das entspräche dem Usus in der türkischen Musik, da hat man höchstens 2, 3, 4 Töne, die mikrotonal sind und die anderen klingen ganz normal temperiert. Dadurch entstand die Idee zu diesem Klavierstück in der Türkei, deswegen ein türkischer Titel. In Cholo Ottobus Ischlet Mäsi bewegen sich die Schichten oder Stimmen hin zu unterschiedlichen rhythmischen und harmonischen oder melodiösen Zuständen oder sie entfernen sich von ihnen. Dieses Denken in tonalen Feldern wurde in äußerst puristischer und anschaulicher Form auch in dem inzwischen auf 10 Stücke angewachsenen Untill-Zyklus für Soloinstrumente und Elektronik demonstriert. In dem 1972 begonnenen Zyklus basieren die Stücke jeweils aus einem festgelegten Tonhöhenvorrat, der sich zu Beginn harmonisch auf einen Bordun bezieht. Durch die zunehmende Einstreuung nicht harmonischer Töne entfernt sich das Soloinstrument dann zunehmend vom elektronisch zugespielten Grundton. Die geradezu meditative Version 7 für Gitarre aus dem Jahr 1980 etwa kreist um die harmonischen Flageolets, die sich aus den frei schwingenden Saiten eines A-Moll-Akkordes spielen lassen. Der liegt allerdings auf dem umgestimmten Saitensatz ein zweites Mal um einen Viertelton nach oben verschoben, auch auf den benachbarten Saiten. So wird die zunehmende Einstreuung nicht-harmonischer Flageolets möglich, die zum Schluss durch die Verschiebung des Borduns wieder in die Harmonie zurückgeführt werden. Anfang der 80er Jahre erlangte Barlow als Spezialist computerbasierter Komposition internationales Renommee. Er arbeitete weltweit in fast allen namhaften Studios und begann seine kontinuierliche Lehrtätigkeit. Von 1982 bis 1994 als Dozent der Darmstädter Ferienkurse, von 1984 bis 2005 an der Musikhochschule in Köln. In der Domstadt initiierte er 1982 die Gründung der Initiative Musik und Informatik, die sich 1986 dann unter dem Namen GIMMICK als Verein formierte, der bis heute in Köln fortbesteht. Zu jener Zeit mündeten seine Arbeiten für Colo Ottobus Ischlet Mäsi in die Programmierung einer umfangreichen Software mit dem Namen Autobusk. Autobusk entstand erst 1986, aber vorausgegangen waren die Programmierarbeiten an dem Stück Colo Ottobus Ischlet Mäsi, daher der Titel des Programms. Und ich wusste, dass eine ganze Arbeit von damals, was in der Form von mehreren Computerprogrammen bestand, zu einem Programm werden sollte. Wenn ich Autobusk benutze, habe ich einen Vorrat an Skalen und Metren, die ich zusammenstelle. Ich komponiere dann bis zu 12 Parametern im Laufe der Zeit der Musik. Und diese werden dann realisiert durch Autobusk in Echtzeit. Sie werden dann in MIDI umgesetzt und können somit aufgenommen werden auf Festplatte oder auch direkt mit einem Synthesizer auf einem Aufnahmegerät. Also die Echtzeitsache ist wichtig. Ich kann da sitzen und tatsächlich dann an der Tastatur oder an einem Satz von MIDI-Reglern die Parameter ändern, um zu sehen, ob die Musik in die Richtung gehen würde, die ich benötige. Und wenn ich zufrieden bin, notiere ich die Parameterwerte und Nebenprogramme von Autobusk können interpolieren zwischen einer Konstellation und einer anderen. Das erste mit Autobusk komponierte Werk sind die Variationi e un pianoforte meccanico für einen Pianisten und MIDI-gesteuertes Selbstspielklavier. Eine aberwitzige Variation über Beethovens Arietta Opus 111. In 99% oder 95% der Aufführung von dem Stück war ich der Pianist. Der Pianist fängt an zu spielen und nach etwa 4-5 Minuten, oder sind das ein bisschen mehr, 6 Minuten, 7 Minuten, hat das Klavier inzwischen so viel hinzugefügt zu der Beethoven-Musik, dass der Pianist aufgibt und sich auf einen nahegelegenen Sofa setzt. Es hat was Groteskes, das Stück Variationi. Es gibt Stellen, wo man weiß, das ist eine Maschine, die versucht, eloquent zu sein und über die Stränge schlägt, in mancher Hinsicht. An manchen Stellen gibt es Explosionen von Tönen. Und ganz zum Schluss verausgabt sich sogar das Klavier und ist nicht mehr imstande, weiter zu spielen und gibt auf. Und da greift der Pianist wieder ein. Thank you. Die Ergebnisse, die Autobus geliefert, können umgehend durch MIDI-taugliche Synthesizer oder wie bei den Variationi durch selbstspielende Klaviere realisiert werden. In diesem Stadium handelt es sich jedoch um monochrome Musik, die ausschließlich rhythmische und harmonische Struktur aufweist und den Aspekt von Instrumentation und damit Klangfarbigkeit vermissen lässt. Die Auseinandersetzung mit Instrumentation bzw. mit den spektralen Qualitäten von Klängen findet sich jedoch auf eine sehr ungewöhnliche Weise auch im Schaffen von Clarence Barlow. Ja, es war 1981 und der Dirigent Robert Platz mit Ensemble Köln hatte mich gebeten, für das Ensemble ein Stück zu schreiben. Und ich war zu der Zeit in Irkam als Gast und arbeitete sehr viel mit Spektren, hatte auch Musik von den Spektralkomponisten gehört, mit denen ich auch befreundet war, zum Beispiel Gérard Griset, Tristan Mireille. Und ich hörte deren Musik, wollte aber sie nicht emulieren, aber hatte die Idee, weil ich mit Computern arbeitete und Klänge erstellte, dass ich vielleicht ein Ensemblestück schreiben könnte, indem ich das Gesamtspektrum erstelle. Das heißt, jedes Streichinstrument, Teilton eines Spektrums. Und das gesamte Spektrum fügt sich zusammen zu einer Klangfarbe. Und da ich auf Sprache versessen bin, habe ich da gedacht, ich nehme die deutsche Sprache nach vorgegebenen Beschaffenheiten. Zum Beispiel keine Plosivlaute, keine Frikative, das heißt nur Vokale, Nasale und so weiter. So habe ich dann 200 Worte in der deutschen Sprache gefunden aus einem Wortebuch, die genau diese Bedingungen erfüllen und daraus Sätze gemacht, wie zum Beispiel im Januar am Nil Mumien anmalen. Und diese Sätze habe ich dann orchestriert mit Streichklängen. Und wenn man die Sätze kennt und die Musik hört, wie von den Instrumenten gespielt, kann man sie sogar erkennen. Im Januar am Nil, so der Teil eines Satzes, dessen Spektrum Barlow in der gleichnamigen Komposition aus dem Jahre 1984 instrumentierte. Anders als bei den sprechenden Klavieren von Peter Ablinger ging es Barlow nicht darum, dass man seine durch Ausschlusskriterien zustande gekommenen Unsinnsätze in den Stücken identifizieren und verstehen kann. Doch wie bei vielen seiner Werke birgt das Wissen um das Konzept und die Entstehungsgeschichte eine Portion untergründigen Humor. Clarence Barlow, der seit 2006 mit einer Professur im kalifornischen Santa Barbara lehrt und 2016 seinen 70. Geburtstag feierte, ist als James Joyce-Fan Sprachspieler durch und durch. Das macht sich in der subkutanen Anwesenheit der Sprache in den Textmusiken und spektralen Stücken ebenso bemerkbar wie in den zahlreichen sprachspielerischen Titeln seiner Werke. Doch im medienkritischen Sinne sprachspielerisch sind auch seine mit Stilzitaten und Stilverzerrungen angereicherten Musiken über Musik. Meist aber sucht Barlow das Neue im Musikfremden, nicht selten sogar im Abwegigen. Nicht unerwähnt dürfen an dieser Stelle unterschiedliche Sonifikationskonzepte, Klanginstallationen und elektronische Werke, Videoinstallationen und Computergrafiken sowie eine kleine Zahl experimenteller Hörspiele bleiben. Vieles davon ist humorvoll, hintersinnig, manches geradezu verstiegen. Immer jedoch auf höchstem theoretischen und praktischen Niveau umgesetzt.